Erster, ich sah das Lamm auf dem Berg Zion stehen, und bei ihm waren 144.000 Menschen, die den Namen des Lammes und den Namen seines Vaters auf ihrer Stirn trugen. Zweiter, ich hörte eine Stimme vom Himmel, die wie das Rauschen großer Wassermassen und wie starker Donner klang, diese Stimme war auch wie Musik von Harfenspielern. Dritter, sie sangen ein neues Lied vor dem Thron, vor den vier Lebewesen und den Ältesten, aber niemand konnte dieses Lied lernen außer den 144.000, die von der Erde erlöst worden waren. Vierter, das sind die Menschen, die sich nicht mit Frauen verunreinigt haben, denn sie sind rein geblieben. Sie folgen dem Lamm, wohin es auch geht, weil sie als die Ersten aus der Menschheit für Gott und das Lamm erlöst wurden. Fünfter, sie haben nie gelogen und sind ohne Fehler. Sechster, dann sah ich einen anderen Engel hoch am Himmel fliegen, der eine ewige gute Nachricht hatte, um sie allen Menschen auf der Erde zu verkünden, egal welcher Nation, welchem Stamm, welcher Sprache oder welchem Volk sie angehörten. Siebter, er rief mit lauter Stimme, fürchtet Gott und ehrt ihn, denn die Zeit seines Gerichts ist gekommen. Betet den an, der den Himmel, die Erde, das Meer und die Wasserquellen geschaffen hat. Achter, ein zweiter Engel folgte ihm und rief, gefallen, gefallen ist das große Babylon, das alle Völker mit dem Wein seiner schrecklichen Unzucht betrunken gemacht hat. Ein dritter Engel folgte ihnen und rief laut, wer das Tier und sein Bild anbetet und das Zeichen auf seiner Stirn oder Hand annimmt, neunter, der wird auch vom Wein des Zorns Gottes trinken, der unverdünnt in den Becher seines Gerichts gegossen ist, und er wird mit Feuer und Schwefel vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm gequält werden. Zehnter, der Rauch ihrer Qual steigt für immer auf. Elfter, sie finden Tag und Nacht keine Ruhe, weil sie das Tier und sein Bild angebetet und das Zeichen seines Namens angenommen haben. Zwölfter, hier zeigt sich die Ausdauer der Heiligen, die Gottes Gebote und den Glauben an Jesus bewahren. Dreizehnter, ich hörte eine Stimme vom Himmel rufen, schreibe, glücklich sind die Toten, die von jetzt an im Herrn sterben. Ja, sagt der Geist, sie werden sich von ihren Anstrengungen ausruhen, denn ihre Taten folgen ihnen nach. 14. Dann sah ich eine weiße Wolke, und auf der Wolke saß jemand, der wie ein Menschensohn aussah. Er hatte einen goldenen Kranz auf dem Kopf und eine scharfe Sichel in der Hand. 15. Ein anderer Engel kam aus dem Tempel und rief dem, der auf der Wolke saß, mit lauter Stimme zu, nimm deine Sichel und ernte, denn die Zeit der Ernte ist gekommen, weil die Ernte auf der Erde reif ist. 16. Der auf der Wolke saß, schwang seine Sichel über die Erde, und die Ernte der Erde begann. 17. Ein weiterer Engel kam aus dem Tempel im Himmel, auch er hatte eine scharfe Sichel. 18. Ein anderer Engel kam vom Altar, der Macht über das Feuer hatte, und rief dem Engel mit der scharfen Sichel laut zu, nimm deine scharfe Sichel und schneide die Trauben vom Weinstock der Erde ab, denn ihre Beeren sind reif. 19. Der Engel schwang seine Sichel über die Erde, schnitt den Weinstock der Erde ab und warf die Trauben in die große Kelter des Zorns Gottes. 20. Die Kelter wurde außerhalb der Stadt getreten, und Blut floss aus der Kelter, das so hoch reichte wie die Zügel der Pferde und sich über eine sehr weite Strecke ausbreitete.